Es werden zwei auf dem Felde sein, und plötzlich wirst du kommen. Der eine bleibt draußen vor der Tür, der andere wird angenommen. Ganz unverhofft, so wie ein Dieb in der Nacht, wirst du in den Wolken erscheinen. Das kann doch nicht wahr sein, wird man dann sagen. Der eine wird jubeln, der andere weinen. Es werden zwei ihre Straße ziehen, der Spötze und der Fromme. Doch wer bleibt wohl draußen vor der Tür, und wer wird dann angenommen? Ganz unverhofft, so wie ein Dieb in der Nacht, wirst du in den Wolken erscheinen. Das kann doch nicht wahr sein, wird man dann sagen. Der eine wird jubeln, der andere weinen. Es sieht der eine das Ziel ganz klar, der andere sieht verschwommen. Ist Jesus für uns die Himmelstür, so werden wir angenommen. Ganz unverhofft, so wie ein Dieb in der Nacht, wirst du in den Wolken erscheinen. Das kann doch nicht wahr sein, wird man dann sagen. Der eine wird jubeln, der andere weint.